Abschnitt 7 aus David Copperfield, Band 6, von Charles Dickens übersetzt, von Julius Seibt. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. 37. Kapitel: Ein wenig kalt Wasser. Mein neues Leben hatte schon länger als eine Woche gedauert und ich war entschiedener als je in den schrecklichen praktischen Entschlüssen, welche die Krise nötig machte. Ich fuhr fort, außerordentlich schnell zu gehen und von einer allgemeinen Idee beherrscht zu sein, dass ich Fortschritte im Leben machte. Ich nahm den Grundsatz an, in allem, was ich tat, so viel zu arbeiten, als meine Kräfte nur erlaubten. Ich kam sogar auf den Gedanken, nur Pflanzenspeisen zu essen und hatte dabei die dunkle Ahnung, dass ich, indem ich ein grasfressendes Tier würde, Dora ein Opfer brächte. Bis jetzt wusste Dora von meiner verzweifelten Entschlossenheit noch nichts, außer dem wenigen, was meine Briefe dunkel andeuteten. Aber es kam wieder ein Sonnabend und an diesem Sonnabend abends sollte sie bei Miss Mills sein, und sobald Mr. Mills in seinen Whist-Club gegangen war, was mir durch einen Käfig im Mittelfenster des Besuchszimmers telegrafiert wurde, sollte ich zum Tee hinkommen. Um diese Zeit hatten wir uns in Buckingham Street ganz eingewohnt und Mr. Dick fuhr fort, in einem Zustande unbedingter Glückseligkeit abzuschreiben. Meine Tante hatte einen entschiedenen Sieg über Miss Crabb erfochten, indem sie dieselbe ablohnte, die erste Wasserkanne, die sie auf die Treppe setzte, zum Fenster hinauswarf und in eigener Person eine Aufwärterin, die sie angenommen hatte, die Treppe auf- und abgeleitete. Diese energischen Maßregeln setzten Mrs. Crabb so in Schrecken, dass sie sich in der Meinung, meine Tante sei verrückt, in ihre Küche zurückzog. Da meiner Tante Mrs. Crabbs Meinung so gut wie die anderer Leute vollkommen gleichgültig war und sie die Täuschung unserer Wirtin eher begünstigte, so wurde die früher so kühne Mrs. Crabb in wenigen Tagen so schüchtern, dass sie es vorzog, ihre stattliche Gestalt hinter Türen zu verstecken, wobei jedoch immer ein breiter Rand des flanellenen Unterrocks vorguckte oder sich in dunkle Ecken zu drücken, wenn meine Tante in der Nähe erschien. Dies gereichte meiner Tante zu so unaussprechlicher Befriedigung, dass ich glaube, sie machte sich ein Vergnügen daraus, die Mütze schief auf den Kopf gesetzt, die Treppen auf- und abzusteigen, so oft Mrs. Crabb darauf zu erscheinen pflegte. Meine Tante, die außerordentlich sauber und erfinderisch war, nahm in meiner Haushaltung so viele kleine Verbesserungen vor, dass ich mir eher reicher als ärmer vorkam. Unter anderem verwandelte sie die Speisekammer in ein Ankleidezimmer für mich und kaufte mir eine Bettstelle, die zur Tageszeit einem Bücherschranke so ähnlich sah, wie es einer Bettstelle nur möglich war. Ich war der Gegenstand ihrer beständigen Sorgfalt und meine arme Mutter hätte mich nicht mehr lieben oder sich nicht mehr bemühen können, mich glücklich zu machen. Peggotty fühlte sich sehr geehrt, dass sie an diesen Arbeiten teilnehmen durfte, und obgleich ihr immer noch etwas von der alten scheuen Furcht vor meiner Tante zurückgeblieben war, so hatte ihr diese doch so viele Beweise der Aufmunterung und des Vertrauens gegeben, dass sie ganz gute Freunde geworden waren. Aber die Zeit war jetzt gekommen, ich spreche von dem Sonnabend, wo ich zum Tee bei Miss Mills eingeladen war, wo sie nach Hause zurückkehren musste, um dort die Pflichten der Hausfrau zu übernehmen. »So leben Sie denn wohl, Barkis«, sagte meine Tante, »und nehmen Sie sich gut in Acht. Ich hätte wahrhaftig nie gedacht, dass es mir so leid tun würde, Sie gehen zu sehen.« Ich begleitete Peggotty nach dem Landkutschenbüro und sah sie fortfahren. Sie weinte bei dem Abschied und empfahl meiner Freundschaft ihren Bruder, wie es Ham getan hatte. Wir hatten nichts wieder von ihm gehört, seitdem er an jenem sonnigen Nachmittag wegging. »Und jetzt will ich dir noch etwas sagen, mein lieber Davy«, sagte Peggotty, Wenn du Geld brauchst, während du in der Lehre bist, oder wenn du nicht genug Zeit hast, liebes Kind, und dir jemanden halten möchtest, und du musst entweder das eine oder das andere tun, mein Engel, so hat gewiss niemand ein so gutes Recht, um Erlaubnis zu bitten, dass sie dir es leihen darf, als meiner lieben guten Tochter, altes, dummes Mädchen. Ich konnte nicht umhin zu antworten, dass, wenn ich jemals von jemandem Geld borgte, ich mich an sie wenden würde. Außer der sofortigen Annahme einer großen Summe, glaube ich, hätte Peggotty nichts glücklicher machen können. »Und noch eins, liebes Kind«, flüsterte mir Peggotty zu, »sage dem hübschen kleinen Engel, dass ich sie so gern nur für einen einzigen Augenblick gesehen hätte, und sage ihr, dass ich, bevor sie, mein Liebling, heiratet, dein Haus so schön einrichten will, wenn sie mir es erlaubt.« Ich erklärte, dass niemand anders es anrühren sollte, und darüber freute sich Peggotty so sehr, dass sie in der besten Laune von dannen fuhr. Ich mühte mich so viel als möglich den ganzen Tag über in den Commons auf verschiedene Weise ab und begab mich zu der bestimmten Zeit abends nach der Straße, wo Mr. Mills wohnte. Mr. Mills, der stark im Schlafen nach Tische war, war noch nicht fort, und im Mittelfenster hing noch kein Vogelbauer. Er ließ mich so lange warten, dass ich heiße Gebete zum Himmel schickte, der Club möchte ihn wegen seines zu spät Kommens strafen. Endlich trat er aus der Tür, und dann sah ich, wie Dora selbst den Vogelbauer aufhing und einen Blick in den Balkon warf, um nach mir zu sehen, und wieder hineinlief, als sie mich erblickte, während Jip draußen blieb und höchst beleidigend einen riesenhaften Fleischerhund auf der Straße anbellte, der ihn wie eine Pille hätte hinunterschlucken können. Dora kam mir an der Stubentür entgegen, und Jip kam herausgesprungen und purzelte über sein eigenes Geknurr in der Meinung, ich sei ein Bandit, und wir alle drei gingen so glücklich und liebend als nur möglich in die Stube. Ich verheerte bald den schönen Garten unserer Freuden, nicht absichtlich, aber ich war so voll von dem Gegenstande, dadurch, dass ich Dora ohne die mindeste Vorbereitung frug, ob sie einen Bettler lieben könnte. Die hübsche, kleine, erschrockene Dora. Ihr einziger Gedanke bei dem Worte war ein gelbes Gesicht und eine Nachtmütze oder ein paar Krücken oder ein hölzernes Bein oder ein Hund mit einer blechernen Schale im Maule oder etwas der Art. Und sie starrte mich mit einem ganz allerliebsten, verwunderten Gesicht an. »Wie kannst du nur so närrisch fragen?« schmollte Dora. »Einen Bettler lieben?« »Meine teuerste Dora«, sagte ich, »ich bin ein Bettler.« »Wie kannst du so lächerlich sein?« erwiderte Dora und schlug mich auf die Hand. »Und hier sitzen und mir solche Geschichten erzählen? Warte, Jip soll dich beißen.« Ihr kindisches Wesen war mir das köstlichste Ding in der Welt, aber ich musste mich ihr deutlicher machen und wiederholte feierlich, »Dora, mein Leben, ich bin dein zugrunde gerichteter David.« »Warte nur, Jip soll dich beißen«, sagte Dora und schüttelte ihre Locken, »wenn du so lächerliche Geschichten erzählst.« Aber ich machte ein so ernstes Gesicht, dass Dora aufhörte, ihre Locken zu schütteln, ihre zitternde kleine Hand auf meine Schulter legte und zuerst erschrocken und besorgt aussah und dann anfing zu weinen. Das war mir schrecklich. Ich fiel vor dem Sofa auf die Knie nieder, liebkoste sie und bat sie, mir nicht das Herz zu zerreißen. Aber für eine Zeit lang konnte die arme kleine Dora bloß ausrufen, »Oh Gott, oh Gott!« »Und ach, wie erschrocken ich bin! Und wo ist Julia Mills? Und ach, führe mich zu Julian und geh, ich bitte dich«, bis ich fast von Sinnen war. Endlich, nach vielem Bemühen, gelang es mir, Dora zu bewegen, mich mit ganz entsetztem Gesicht anzusehen. Aber den Ausdruck des Entsetzens milderte ich allmählich, bis sie mich nur noch liebend ansah und ihre weiche Wange an meiner ruhte. Dann sagte ich ihr, während ich sie mit meinen Armen umschlungen hielt, wie sehr und innig ich sie liebte, wie ich es für meine Schuldigkeit hielt, sie von ihrem Versprechen zu entbinden, weil ich jetzt arm sei, wie ich es kaum ertragen würde, wenn ich sie verlöre, wie ich mich nicht vor der Armut fürchtete, wenn sie es nicht täte, denn mein Arm und mein Herz würden durch den Gedanken an sie gestählt, wie ich schon jetzt mit einem Mut arbeitete, den nur Liebende kennten, wie ich praktisch geworden sei und für die Zukunft sorge, wie ein wohlverdienter Bissen Brot süßer sei als ein geerbtes Festgelag und noch vieles Ähnliche, was ich mit einer leidenschaftlichen Beredsamkeit von mir gab, die mich ganz überraschte, obgleich ich Tag und Nacht, seitdem meine Tante mich ins Erstaunen gesetzt, weiter nichts gedacht hatte. »Ist dein Herz immer noch mein, geliebte Dora?« sagte ich begeistert, denn ihr zärtliches Anschmiegen verriet es mir. »Oh ja«, rief Dora, »oh ja, es ist ganz dein. Oh, sei nur nicht schrecklich.« »Ich schrecklich? Doran, schrecklich? Sprich nur nicht von arm sein und anstrengenden Arbeiten«, sagte Dora und schmiegte sich noch dichter an mich. »Oh, ich bitte dich.« »Teuerstes Herz«, sagte ich, »der wohlverdiente Bissen Brot.« »Oh ja, aber ich mag nichts mehr vom Bissen Brot hören«, sagte Dora, »und Jip muss jeden Mittag um 12 Uhr ein Schöpskotelett haben, oder er stirbt.« Mich entzückte ihre kindische, gewinnende Weise. Ich setzte Dora liebkosend auseinander, dass Jip sein Schöpskotelett mit der gehörigen Regelmäßigkeit bekommen sollte. Ich entwarf ein Gemälde unserer bescheidenen Häuslichkeit, ich unabhängig durch meine Arbeit. Ich benutzte dazu das kleine Haus, das ich in Highgate gesehen, und meine Tante in ihrem Zimmer oben. »Jetzt bin ich nicht schrecklich, Dora«, sagte ich zärtlich. »Oh nein, nein«, weinte Dora, »aber ich hoffe, deine Tante wird hübsch in ihrem Zimmer bleiben, und ich hoffe nur, sie ist keine keifende Alte.« Wenn es mir möglich gewesen wäre, Dora mehr als je zu lieben, so wäre es jetzt der Fall gewesen. Aber ich fühlte doch, dass sie etwas zu wenig praktisch war. Es kühlte meine kaum geborene Begeisterung etwas ab, dass ich ihr dieselbe nicht so leicht mitteilen konnte. Ich versuchte es noch einmal. Als sie wieder ganz zur Fassung gekommen war und die Ohren des auf ihrem Schoße liegenden Jip um ihre Finger drehte, wurde ich ernst und sagte, »Liebe Dora, darf ich noch etwas sagen?« »Oh, bitte sei nicht praktisch«, sagte Dora liebkosend, »denn es jagt mir solche Furcht ein.« »Liebes Herz«, erwiderte ich, »du brauchst über nichts zu erschrecken. Ich wünschte, du dächtest ganz anders darüber. Es soll dich kräftigen und begeistern, Dora.« »Aber es ist so erschrecklich«, rief Dora. »Mitnichten, liebe Dora, Ausdauer und Charakterstärken befähigen uns, viel Schlimmeres zu ertragen.« »Aber ich habe gar keine Stärke«, sagte Dora und schüttelte ihre Locken. »Nicht wahr, Jip? Oh, bitte gib Jip einen Kuss und sei ein guter Mensch.« Ich konnte mich nicht weigern, Jip zu küssen, als sie ihn mir entgegenhielt und ihren hübschen, rosigen Mund spitzte, als sie die Zeremonie leitete, und ich küsste ihn, wie sie es wünschte, auf die Mitte der Nase. Später holte ich mir den Lohn für meinen Gehorsam, und ihre Liebkosungen ließen mich meinen Ernst für lange Zeit vergessen. »Aber, geliebte Dora«, sagte ich endlich wieder, »ich wollte dir ja etwas sagen.« Der Richter des Prärogativgerichts hätte sich in sie verlieben müssen, wie sie ihre Händchen faltete und sie emporhielt und mich bat, ja, nicht wieder schrecklich zu sein. »Ich werde es gewiss nicht sein, Liebe«, beruhigte ich sie, »aber, liebe Dora, wenn du manchmal bedenken wolltest, nicht entmutigend, durchaus nicht, aber wenn du manchmal bedenken wolltest, bloß um dir Mut einzuflößen, dass du mit einem armen Menschen verlobt bist.« Oh, ich bitte dich, sagte Dora, es ist so schrecklich. Durchaus nicht, liebes Herz, sagte ich ermunternd. Wenn du das manchmal bedenken und dich zuweilen in deines Vaters Haushaltung umsehen wolltest und dich ein wenig gewöhntest, vielleicht Rechnung zu führen? Das liebe Mädchen nahm diesen Ratschlag mit einem Laut auf, der halb ein Seufzer und halb ein Schrei war. So würde das später sehr nützlich sein, fuhr ich fort. Und wenn du mir versprechen wolltest, manchmal ein kleines Kochbuch zu lesen, das ich hier schicken will, so wäre es recht gut. Denn unser Lebenspfad, Dora, sagte ich und wurde wärmer, ist mühsam und rau, und wir selbst müssen ihn ebnen. Wir müssen uns durchfechten. Wir müssen standhaft sein. Es sind Hindernisse zu überwinden, und wir müssen ihnen entgegentreten und sie besiegen. Ich sprach in größter Begeisterung mit geballter Faust und höchst enthusiastischem Gesicht, aber es war ganz unnütz fortzufahren. Ich hatte genug gesagt, ich hatte es wieder getan. Oh, sie war so außer sich. Oh, wo war Julia Mills? Oh, bringe mich zu Julia Mills und gehe fort, ich bitte, so dass ich ganz von Sinnen kam und im Salon herumraste. Ich glaubte damals wirklich, ich hätte sie getötet. Ich spritzte ihr Wasser ins Gesicht. Ich fiel vor ihr auf die Knie nieder. Ich zerraufte mein Haar. Ich nannte mich einen hartherzigen Barbaren und ein wildes Tier. Ich bat sie um Verzeihung. Ich bat sie, mich nur anzusehen. Ich wühlte in Miss Mills Arbeitskästchen nach einem Riechfläschchen herum und nahm in meiner Verzweiflung anstatt dessen eine elfenbeinerne Nadelbüchse und schüttelte alle Nadeln über Dora aus. Ich drohte Jip, der so wütend war wie ich, mit der Faust. Ich ließ nichts Tolles ungetan und war ganz und gar von Sinnen, als Miss Mills hereintrat. »Wer hat das getan?« rief Miss Mills aus, ihrer Freundin zu Hilfe eilend. Ich erwiderte, »Ich, Miss Mills, ich habe es getan. Sehen Sie den Barbaren oder etwas Ähnliches und verbarg mein Gesicht in dem Sofakissen vor dem Lichte.« Anfangs glaubte Miss Mills, wir hätten uns gezankt und wir näherten uns der Wüste Sahara. Aber sie erfuhr bald die Wahrheit, denn meine liebe kleine Dora fiel ihr um den Hals und rief weinend aus, ich sei ein armer Arbeiter, und rief dann mich herbei und fiel mir um den Hals und frug mich, ob sie mir all ihr Geld zum Aufheben geben sollte, und dann sank sie wieder an Miss Mills Brust und schluchzte, als ob ihr liebendes Herz gebrochen wäre. Miss Mills war ein wahrhafter Segen für uns. Mit wenigen Worten erfuhr sie von mir, um was es sich handle, dann tröstete sie Dora und brachte sie allmählich zu der Überzeugung, dass ich kein Arbeiter sei. Aus meiner Erzählung schien Dora geschlossen zu haben, dass ich ein Eisenbahnarbeiter sei und den ganzen Tag über mit einem Schubkarren auf dem Brette auf- und abführe, und so stiftete sie zwischen uns Frieden. Als wir ganz ruhig waren und Dora gegangen war, um ihre Augen mit Rosenwasser zu kühlen, klingelte Miss Mills nach dem Tee. In der Zwischenzeit sagte ich Miss Mills, dass sie ewig meine Freundin sein würde und dass mein Herz aufhören müsste zu schlagen, bevor ich ihre Teilnahme vergessen könnte. Dann setzte ich Miss Mills auseinander, was ich mich so ohne allen Erfolg bemüht hatte, Dora auseinanderzusetzen. Miss Mills erwiderte, dass die Zufriedenheit in der Hütte besser sei als die kalte Pracht des Palastes und dass, wo Liebe sei, nichts anderes vermisst werde. Ich gab Miss Mills vollkommen recht und sagte ihr, dass das niemand besser wissen könnte als ich, der Dora liebte, wie noch kein Sterblicher geliebt hätte. Aber als Miss Mills schwermütig bemerkte, dass es für manche Herzen gut wäre, wenn dies der Fall wäre, so erläuterte ich meine Bemerkung dahin, dass ich sie auf sterbliche männlichen Geschlechts beschränkt wissen wollte. Ich frug dann Miss Mills, ob meine Vorschläge wegen des Rechnens, der Wirtschaft und des Kochbuchs praktisch seien oder nicht. Nach mancher Überlegung gab Miss Mills folgende Antwort. »Mr. Copperfield, ich will ganz aufrichtig sein. Seelen, Leiden und Prüfungen ersetzen bei manchen Charakteren die Zahl der Jahre, und ich will so aufrichtig gegen sie sein, als wäre ich eine Äbtissin. Nein, der Rat passt nicht für Dora. Unsere liebe Dora ist ein Liebling der Natur. Sie ist ein Wesen des Lichts, des Äthers, der Freude. Ich gestehe recht gern, dass es recht gut wäre, wenn es geschehen könnte, aber...« Und Miss Mills schüttelte den Kopf. Die letzte Äußerung flößte mir den Mut ein, Miss Mills zu fragen, ob sie um Doras Willen, wenn sie Gelegenheit hätte, ihre Aufmerksamkeit auf solche Vorbereitungen für ein ernsteres Leben zu lenken, diese benutzen wollte. Miss Mills gab so bereitwillig eine bejahende Antwort, dass ich weiter frug, ob sie das Kochbuch unter ihre Obhut nehmen und, wenn sie Dora überreden könnte, es anzunehmen, mir auch diesen großen Dienst leisten würde. Auch dieses Amt übernahm Miss Mills, machte sich aber nicht allzu große Hoffnungen. Als Dora zurückkehrte, sah sie so liebreizend aus, dass ich mich wirklich zweifelnd fragte, ob man sie mit etwas so Gewöhnlichem belästigen dürfte. Und sie liebte mich so sehr und war so entzückend, vorzüglich als Jip sich auf die Hinterfüße stellen musste und als sie tat, als ob sie seine Nase an die heiße Teekanne hielt, zur Strafe für seinen Ungehorsam, dass ich mir wie eine Art Ungeheuer in einem Feengarten vorkam, wenn ich bedachte, dass ich sie erschreckt und zum Weinen gebracht hatte. Nach dem Tee nahm sie die Gitarre und Dora sang die hübschen, altgewohnten französischen Lieder von der Unmöglichkeit, jemals mit Tanzen aufzuhören, la la la la la la, bis ich mich noch mehr als ungeheuer fühlte als vorher. Nur ein Schatten fiel auf unser Glück, und zwar kurz vor meinem Fortgehen, als ich unvorsichtigerweise zufällig erwähnte, dass ich wegen meiner Arbeiten jetzt um 5 Uhr aufstünde. Ob Dora vielleicht glaubte, ich sei ein Wächter, weiß ich nicht, aber es machte großen Eindruck auf sie, und sie spielte und sang von da an nicht mehr. Der Gedanke daran beschäftigte sie immer noch, als ich Abschied von ihr nahm. Und sie sagte zu mir in ihrer allerliebsten, tändelnden Weise, als ob ich eine Puppe wäre, dachte ich damals immer, »Also, steh nicht um 5 Uhr auf, du böser Mensch, das ist ja Unsinn.« »Meine Liebe«, sagte ich, »ich muss ja arbeiten.« »Nun, so arbeite nicht«, entgegnete Dora, »warum auch?« Dem hübschen, verwunderten Gesichtchen konnte man nur scherzend sagen, dass wir arbeiten müssten, um zu leben. »Oh, wie lächerlich«, rief Dora. »Wie aber sollen wir leben ohne Arbeit, Dora?«, sagte ich. »Wie? Irgendwie«, sagte Dora. Sie schien zu glauben, dass sie damit die Sache ganz abgemacht hätte und gab mir einen so allerliebsten und herzlichen Kuss, dass ich sie um 1 Million nicht hätte berichtigen mögen. Ich liebte sie und liebte sie hingebend und vollkommen. Aber da ich dabei auch ziemlich angestrengt arbeitete, saß ich manchmal abends meiner Tante gegenüber und dachte mir, wie sehr ich damals Dora erschreckt hatte und wie ich mir am besten meinen Weg durch die Welt mit einem Gitarrenfutteral bahnen könnte, bis es mir vorkam, dass mein Kopf grau würde. Ende von Abschnitt 7. Gelesen von Jos van Aken, Braunschweig, 14. Januar 2025. Ende von David Copperfield, Band 6, von Charles Dickens, übersetzt von Julius Seibt.